Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 635 an Schiller. In meiner Garteneinsamkeit fahre ich an meiner Arbeit recht eifrig fort, und die rheinische Abschrift fördert gleichfalls. Noch kann ich selbst nicht sagen, wie es mit der Sammlung werden wird. Eines fordert das andere. Mein gegenwärtiger Aufenthalt erinnert mich an einfachere und dunklere Zeiten, die Gedichte selbst an mannigfaltige Zustände und Stimmungen. Ich will nur sachte hin immer das Nächste tun und eins aus dem andern folgen lassen. Die Epigramme sind, was das Silbenmaß betrifft, am Liederlisten gearbeitet und lassen sich glücklicherweise am leichtesten verbessern, wobei oft Ausdruck und Sinn mitgewinnt. Aus den römischen Elegien habe ich manchen prosodischen Fehler und ich hoffe, mit Glück weggelöscht. Bei passionierten Arbeiten, wie zum Beispiel Alexis und Dora, ist es schon schwerer, doch muß man sehen, wie weit man's bringen kann, und am Ende sollen Sie, mein Freund, die Entscheidung haben. Wenn man solche Verbesserungen auch nur teilweise zustande bringt, so zeigt man doch immer seine Perfektibilität sowie auch Respekt für die Fortschritte in der Prosodie, welche man Vossen und seiner Schule nicht absprechen kann. Überhaupt müsste diese Sammlung in manchem Sinne, wenn es mir gelingt, als ein Vorschritt erscheinen. Meyer will ein halb Dutzend Zeichnungen dazu liefern, etwa nur ein paar unmittelbaren Bezugs oder, wie man sagen möchte, historischen Inhalts, zum Beispiel die Katastrophe der Braut von Korinth. Andere müssten einen entfernteren, symbolischen Bezug haben. Indem ich nun dergestalt aus dem Alten nach dem Neuen zuarbeite, ist mir die Hoffnung gar erfreulich, dass mich bei Ihnen etwas ganz Neues erwarte, wovon ich so gut als gar keine Idee habe. Seien Sie fleißig, wenn es die Umstände erlauben wollen, und vollbringen glücklich Ihre Rudolstädterfahrt. Lassen Sie August manchmal bei sich gut aufgenommen sein. Da ich nicht nach Jena entweichen konnte, so mussten die meinigen weichen, denn dabei bleibt es nun einmal, dass ich ohne absolute Einsamkeit nicht das Mindeste hervorbringen kann. Die Stille des Gartens ist mir auch daher vorzüglich schätzbar. Nochmals ein Lebewohl und einen Gruß an Ihre liebe Frau, Weimar, am 7. August 1799. G.